بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على استغفر الله من هذا بزن الله زيج متهيل ومن هذا شكاية من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيش بسته إيش قوي مش تسيه هو تصال غش عشرين زيت مقال الله سبحانه وتعالى إيش بلون وغا في أيهاكم Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch genauso wie gesund er euch hergebracht hat, euch wieder auf nach Hause bringen. Und möge Allah euch nach Hause bringen mit mehr Hasanat, als ihr hergekommen seid. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Ich bitten wir ihn darum. Und es geht letztendlich wirklich nur darum, dass wir uns zusammentreffen, Allahs Gedenken, Hasanat ergattern, unsere Sünden ablegen, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Und auch wie letzte Woche möchten wir heute wieder mit zwei Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam beginnen und danach gehen wir wieder zur Sira über. Der erste Hadith, liebe Geschwister, den wir uns heute anschauen möchten, ist der 22. Hadith von den Nawawiyya, das heißt diese 40 Nawawi-Hadithe. Das sind einfach Hadithe, wo er zusammengetragen hat, wo er der Meinung ist, das sind die wichtigsten Hadithe, die jeder Muslim kennen sollte. Und deswegen beginnt man auch beim Auswendiglernen von Hadithen, beginnt man nicht erstmal mit Bukhari zum Beispiel, ja, sondern man beginnt mit den Hadithen, die die Gelehrten ausgewählt haben aus diesen Büchern, wo sie der Meinung sind, das muss man unbedingt kennen und wissen. Der erste Hadith ist von Abu Abdullah überliefert, radiallahu anhu, also ich soll ein bisschen lauter sprechen, ich habe schon verstanden. Der erste Hadith ist überliefert von Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, Al-Ansari, haben wir gesagt, wenn wir sagen Al-Ansari, dann ist damit gemeint ein Sahabi, der aus Medina die Muhajirun empfangen hat. Radiallahu anhu, er berichtet, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes gefragt hat. Er sagte zu ihm: Stell dir vor, ich verrichte meine Gebete, die Pflicht sind, und ich faste im Ramadan. Und das Erlaubte erkläre ich für erlaubt und das Verbotene erkläre ich für verboten. Und ich mache nichts mehr als das. Und ich mache nicht mehr als das. Werde ich dann ins Paradies eingehen? Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja. Und dieser Hadith ist überliefert in Sahih Muslim. Und wir haben gesagt, wenn ein Hadith überliefert worden ist in Sahih Muslim oder in Sahih al-Bukhari, oder bei beiden, dann wissen wir, dass er authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und in allen anderen Büchern, mag zwar so sein, wie At-Tirmidhi und Abu Dawud und andere, die meisten Hadithe sind authentisch, aber es gibt auch darunter welche, die nicht authentisch sind. Dieser Hadith, liebe Geschwister, wenn wir uns ihn erst einmal verinnerlichen, merken wir, dass da ist etwas, was wir nicht gewohnt sind. Warum? Weil der Sahabi, radiallahu anhu, wir kennen ihn erstmal nicht, wir wissen nicht, wer das gewesen ist. Es gibt zwar eine Überlieferung, es gibt in einer Version des Hadiths, es ist ein Sahabi namens Al-Nu'mal ibn Qalqal, radiallahu anhu, dass er derjenige ist, der diese Frage gestellt hat. Aber auch wenn wir nicht wissen, wer derjenige ist, der die Frage gestellt hat, heißt es, dass irgendwie, kann man jetzt sagen, in der Überlieferungskette ist eine Person, die unbekannt ist? Nein, das nicht, sondern derjenige, der das erzählt, ist Jabir ibn Abdullah. Und der ist ja anwesend bei dieser Begebenheit. Und deswegen ist es unerheblich, ob die Person, die diese Frage gestellt hat, bekannt ist oder unbekannt ist. Ja. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und das ist sowieso ein Sahabi oder der Bahn, das macht es erst recht nichts aus. Jabir ibn Abdullah sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frage gestellt bekommen hat. Und zwar sagt der Mann, wenn ich meine Gebete verrichte und die im Ramadan faste und das Erlaubte für erlaubt erkläre und das Verboten für verboten erkläre, werde ich dann und ich mache nicht mehr als das, werde ich ans Paradies kommen. Und was eben auffällt an diesem Hadith ist, dass eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Wort darüber verloren hat, über die anderen Säulen des Islam, über die anderen Arkan al-Islam, wie erst einmal das Glaubensbekenntnis, Shahadatan, die beiden Glaubensbekenntnisse, dann zweitens die Zakah und dasselbe gilt für die Hajj. Alle sind unerwähnt geblieben. Aber was das erste Glaubensbekenntnis, was das Glaubensbekenntnis angeht, das brauchen wir nicht in Frage stellen, weil das ist sowieso logisch. Ich meine, die Person fragt ja, wenn ich bete, faste, das heißt, der Fragende war schon ein Muslim. Wenn er kein Muslim würde, nicht solche Fragen stellen. Und was das Gebet wurde erwähnt, das Fasten erwähnt, aber die Zakat wurde nicht erwähnt. Die Gelehrten sagen, es könnte sein, dass die Person eine arme Person gewesen ist. Und deswegen, wenn eine Person arm ist, im islamischen Sinne arm ist, ein Fakir ist oder ein Miskin ist, dann braucht sie keine Zakat bezahlen. Also warum hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagen sollen, ja, du gehst ins Paradies, aber du hast die Zakat vergessen. Wenn er weiß von ihm, dass er ein armer Mensch ist zum Beispiel. Das ist Auslegung des Hadithes. Und das gleiche gilt für die, ähnliche gilt für die Hajj. Für die Hajj besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch gar nicht die Offenbarung bekommen hatte, dass die Hajj Pflicht ist. Denn die Hajj wurde Pflicht in welchem Jahr? Im 9. Jahr, ne? Im 9. Jahr nach der Hijra erst. Also müsst ihr euch vorstellen, das ist sehr, sehr spät gewesen. Ja? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Fragende, die sich Frage gestellt hat, als die Hajj noch nicht Pflicht war, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass er die Frage gestellt hat, die Hajj noch nicht. Aber natürlich, die mechanische Zeit dürfen wir ausblenden. Warum? Weil wir können davon ausgehen, Jabir ibn Abdullah ist nicht Hadith überliefert, er ist ein Ansari, also wahrscheinlich wird die Frage erst nach der Hijra stattgefunden haben. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, deswegen darf man nicht einfach nur stur einen Hadith betrachten und sagen, ja, das ist aber nur das Gebet erwähnt und das Fasten erwähnt und die anderen Fara'id sind nicht erwähnt worden, also kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich faste und bete, gehe ich ins Paradies. Das ist natürlich das Verständnis einer Person, die nur einen Hadith betrachtet und die anderen einfach ausblendet. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist natürlich ein Hadith, der einem Hoffnung macht. Und wie wir auch heute in der Khutbah gehört haben, ist der gläubige Mensch wird immer auf der richtigen Bahn gehalten durch zwei Komponenten. Einmal durch die Angst und einmal durch die Hoffnung. Diese zwei Sachen die ihn lenken. Und dieser Hadith ist einer der Hadithe, der einem Hoffnung macht, alhamdulillah. Dass wenn man diese Pflichten erfüllt von Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn sie nur wenige sind, aber macht sie so, wie es von einem verlangt worden ist, dann hat man ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man ins Paradies eingehen wird. Dieser Hadith aber dürfen wir auch nicht überschätzen. Warum dürfen wir nicht überschätzen? Weil, wenn wir sagen, diese Person hat gesagt, sie hat das Verrichten des Gebets zum Beispiel. Das Verrichten des Gebetes muss natürlich auch auf die Art und Weise gemacht werden, das Gebet muss so verrichtet werden, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgeschrieben hat. Ja? Und deswegen gibt es Menschen, die vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre ihre Gebete verrichten, Salah machen, aber keines dieser Gebete wird angenommen. Ja? Warum? Weil sie zum Beispiel meinetwegen nie den Wudu richtig gemacht haben. Ja, es gibt Leute, die, ihr wisst, wenn man den Wudu macht, es gibt bestimmte Dinge, die muss man dringend machen. Und eines dieser Sachen ist, dass wenn man, nachdem man sein Gesicht gewaschen hat, das Gesicht ist ja der erste Fard-Teil des Wudu. Gesicht waschen ist der erste Teil des Wudu, den man dringend machen muss. Ja? Und als nächstes wäscht man sich ja seine Hände von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen. Ja? Und da gibt es manche Leute, die waschen nicht ihre Fingerspitzen bis zum Ellbogen, sondern sie waschen sich zum Beispiel nur vom Handgelenk bis zum Ellbogen. Ja? Und schwuppsdiwupps, der Wudu ist weg, das Gebet ist auch nicht gültig und er wird sich wundern, dass seine Gebete nicht akzeptiert worden sind. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar einmal am Körper eines Sahabi eine Stelle gesehen hat, die so groß ist wie ein Groschen, Und das hat kein Wasser berührt, diese Stelle hat kein Wasser berührt. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, mach den Wudu neu und dein Gebet ebenfalls. Ja? Das heißt, also, wie ist dann erst recht, wenn du eine ganze Hand vergisst zu waschen. Oder andere Leute in ihren Gebeten, sie verrichten ihre Gebete, allerdings zum Beispiel zu schnell. Zu schnell, das ist eine bekannte Sache bei vielen Muslimen, dass sie in ihren Positionen nicht zur Ruhe kommen. Das heißt, also sie gehen zum Beispiel in die Niederwerfung und sie setzen sich dann hin und sie kommen während dem Sitzen nicht zur Ruhe. Und gleich sofort gehen sie wieder in die Niederwerfung. Ja? Und das ist, da haben sie eine Pflicht verletzt. eine Pflicht des Salah, das ist gesagt, über einen Rufen des Salah verletzt. Und das Gebet, der Prophet sagt, hat das geurteilt, das Gebet, so ein Gebet ungültig ist. Ja? Stellt euch mal vor, jemand macht das 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, weil er so gewohnt ist und kümmert sich nie darum. Deswegen, liebe Geschwister, es ist gefährlich, sich auf so etwas zu verlassen, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass man das auch auf die richtige Art und Weise vollzieht. Und deswegen, wenn man aber das Gebet verrichtet und fastet, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es einem vorgeschrieben hat, und dann sagt er, وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ, und ich das Halal, alles was Halal ist, auch für Halal erkläre. Das erste bedeutet, dass er daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala für Halal erklärt hat, ist Halal. Und das ist verinnerlicht das und widersetzt sich dem nicht und sagt nicht, ja, wieso soll das so sein und ich bin aber anderer Meinung oder irgend sowas, sondern er akzeptiert es so, wie Allah es gesagt hat. Zweitens, er macht es. Er macht alles, was er tut, ist Halal. Das ist damit gemeint. Und dann sagt er, وَحَرَّمْتُ الْحَرَامِ, das heißt, und ich verbiete das Verbotene. Erstens einmal bedeutet es, dass er glaubt, dass etwas Verbotenes auch wirklich verboten ist. Ja? Denn nicht alle Leute, die sich als Muslime bezeichnen, sind überzeugt davon, wenn etwas haram ist. Manche Leute, wenn man ihnen sagt, Achi, zum Beispiel, das ist haram für dich, dass du Geld verleihst und Geld dafür Zinsen nimmst. Oder umgekehrt ist meistens das Beispiel, dass man Geld leiht und dafür Zinsen zurückzahlt. Ja? Und dann manche Leute diskutieren. Sie sagen, ja, wieso, ist das verboten, aber ich brauche das und weiß nicht was. Und es ist doch nicht viel Zins und so. Ja? Und solche Sachen sind Katastrophen, weil hier ist in Zweifel in Frage gestellt, ob die Person wirklich glaubt daran, dass Zinsen haram sind. Ja? Oder jemand kommt und sagt, ja, aber es gibt darüber verschiedene Ansichten. Was will er denn damit sagen? Es gibt verschiedene Ansichten. Das heißt, es gibt manche, die haben halal erklärt, manche haram erklärt. Weil ist unsere Religion ein Sammelsurium von verschiedenen Aussagen von Menschen und wir suchen uns davon aus, was wir wollen? Das ist nicht unsere Religion. Unsere Religion ist nicht Aussagen von verschiedenen Menschen und wir suchen uns das aus, was gerade zu uns passt. Unsere Religion ist, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in den authentischen Hadithen gesagt hat. Das ist unsere Religion. Deswegen, das Wichtigste ist, man überzeugt ist, dass wenn das haram ist, auch das ist auch wirklich, also wenn Allah das als verboten hat, dass man auch glaubt daran, dass es verboten ist. Jetzt gibt es nämlich einen Unterschied. Es gibt viele Menschen, sie begehen Sünden. Und jeder Mensch macht Fehler. Aber es gibt zwei Arten von Sünder. Der eine begeht die Sünde und er weiß, das ist falsch. Und der andere begeht die Sünde und er denkt, es ist okay. Wenn man die Sünde begeht und weiß, dass es falsch ist, das ist die Sünde. Die bekannte Sünde. Das ist verboten und haram und deswegen muss man Taube machen. Aber wenn eine Person eine Sünde begeht und sie denkt, das ist okay, und obwohl das ganz klar haram ist, dann hat sie ein Problem mit ihrem Iman. Ja, wenn eine Person zum Beispiel denkt, Alkohol ein bisschen ist nicht schlimm, weil davon wird man nicht betrunken, darunter leidet die Leber nicht und weiß nicht was, ja. Und man wird glücklich, man vergisst seine Probleme, das ist nicht schlimm, was das Problem ist. Wenn man so denkt, das nennt man Istihlal. Also das ist A'udhu Billah, das ist ein Grund aus dem Islam auszutreten. Das ist ein Grund, dass man aus dem Islam austritt. Weil wenn man nicht davon überzeugt ist, dass zum Beispiel die Christen und die Juden Kuffar sind. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, naja, die Juden, die Christen, die haben doch auch die glauben doch auch an Allah. Sie haben doch auch eine Bibel, sie haben auch ein Gottesbuch, ja, auf das sie sich ursprünglich stützen. Und wenn man nicht überzeugt ist davon, dass sie wirklich auch nach islamischer Definition Kuffar sind, also ungläubige Menschen sind, ungläubig dem Islam gegenüber, ja, dann ist man ebenfalls Kafir, wa'iyadu billah. Ja. Und deswegen ist es eine Sache, wo man unterscheiden muss zwischen der Handlung des Menschen und an dem, was er glaubt. Deswegen hat er gesagt, وَحَرَّمْتُ الْحَرَامِ, ich verbiete das Verbotene, und gemeint ist natürlich in unserem speziellen Fall, dass er das Verbotene nicht begeht. Das heißt, ich verbiete das Verbotene im Sinne von, ich gehe dem Verbotenen aus dem Weg. Und dann sagt er, und ich mache nicht mehr als das. Er will damit sagen, O Gesandter Allahs, was ist, wenn ich nur das mache, was du von mir verlangt hast, an Pflichten, und ich mache nichts freiwillig. Keine Sunna vorher, keine Sunna nach dem Gebet, kein freiwilliges Fasten, weder Montag noch Donnerstag, noch Arafat, noch Ashura, noch irgendwelche Tage, nichts. Er macht seine 29 oder 30 Tage vom Ramadan und damit hat es sich. Und die 5 Gebete macht, kommt in die Moschee rein, während die Jama'a betet, nach Assalamu alaikum wa rahmatullah steht er auf und geht weg. Fertig. Keine Sunna vorher, keine Sunna nachher. Will ich dann ins Paradies? Darf ich dann reingehen ins Paradies? Ja, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn man erfüllt hat, was Allah von einem verlangt hat, dann hat man ein Versprechen. Nur jetzt haben wir nur ein warum dürfen wir diesen Hadith nicht überschätzen? Weil die reale Umsetzung davon ist nicht immer so einfach. Die reale Umsetzung davon ist nicht so einfach. Du bist nicht perfekt. Du machst Fehler. Dein Gebet ist nicht immer so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es von dir verlangt hat. Und deswegen diesen Mangel hat uns Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit gegeben, diesen Mangel auszugleichen durch freiwillige Taten. Insofern, ihr wisst ja, Yawm al-Qiyamah, das Erste, wofür der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird, ist sein Gebet. Wenn es in Ordnung war, dann waren auch alle anderen Sachen in Ordnung. Aber wenn es in seinem Gebet irgendein Mangel war, er hat irgendein Gebet verpasst und hat es vergessen nachzuholen, oder weiß nicht was, irgendeine Sache hat er gemacht, wo er eigentlich hätte machen müssen, hat es nicht getan. Eine der fünf Pflichtgebete. Und das ist ein Mangel. Was ist jetzt die Sache? Da Allah subhanahu wa ta'ala fragt, seine Engel, hat dieser Diener irgendwelche freiwillige Gebete gemacht, sodass diese freiwilligen Gebete, diese Pflichtgebete ersetzen könnten? Wenn er welche hat, dann werden sie dadurch ersetzt. Und deswegen, liebe Geschwister, sind die freiwilligen Ibadat eine Barmherzigkeit von Allah, eine Möglichkeit, die man wahrnehmen muss und soll, also muss nicht, aber soll unbedingt, weil jeder Mensch macht Fehler und kein Mensch ist vollkommen. Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bejaht und hat gesagt, jawohl, solch eine Person wird im Paradies sein und deswegen brauchen wir von niemandem mehr zu fordern, als er zu leisten vermag. Aber wir lernen aus diesem Hadith eine wichtige Angelegenheit bezüglich der Methodik der Da'wah. Was meine ich mit Methodik? Ich meine damit, wie geht man vor, wenn man mit einer Person Da'wah machen will, sie zum Islam einladen möchte. Dann, liebe Geschwister, lernen wir aus diesem Hadith, dass man der Person nicht zu viel zumutet. Dass man der Person nicht zu viel auflastet. Ja, sie nicht mit zu vielen Informationen belastet. Er stellt eine Frage, die Frage ist klar und deutlich. Sag ja oder nein, wenn es möglich ist, und dann hat die Person schon die Frage beantwortet bekommen, hat sie verstanden. Und verlange von ihm nicht zu viel. Auch wenn es ein neuer Muslim, gerade wenn es ein neuer Muslim ist, oder ein Muslim, der sich besonnen hat, angefangen hat zu besinnen, Tauba gemacht hat zum Beispiel, ja, dann verlange von ihm nicht zu viel. Fang erst einmal, dass er diese Fard-Sachen erfüllt. Seine fünf Gebete, sein Fasten Ramadan, seine Zakat einmal im Jahr, seine Hajj einmal im Leben, khalas, das war's. Das ist, was du zu ihm wozu du ihn als erstes aufrufen musst. Und verlang nicht von ihm gleich, dass zum Beispiel, bleiben wir beim Salah, die Sunnah-Gebete zu verrichten. Die Sunnah-Gebete, ihr merkt das doch, wenn ein neuer Muslim in die Gemeinschaft kommt und der lernt jetzt neu zu beten. Der merkt doch irgendwann mal nach ein paar Monaten, dass die Leute mehr beten als nur die fünf Gebete. Oder merkt er das nicht? Alle beten vorher, nachher, dann irgendwann fragt er, was machen die eigentlich da? Ja? Das heißt, er kommt auch alleine auf den Geschmack, irgendwann mal freiwillig zu beten. Und was ist schöner, als dass jemand freiwillig Gebete bricht? Besser als wenn jemand zwingt, freiwillig Gebete zu sprechen. Ja? Nicht mal Allah hat dich dazu gezwungen. Aber deswegen sage ich, den neuen Muslim gerade langsam. Weil es gibt zum Beispiel Muslime, bei denen ist das Dhuhr-Gebet ich will das nicht also zu negativ darstellen, aber manchmal, wenn man es härter sagt, dann merkt man sich das besser. Ja? Also es ist vielleicht bei manchen Leuten das Dhuhr-Gebet wie ein Komplettpaket. Nimm es oder lass es. Ja? Und du nimmst es komplett oder du lässt es komplett. Aber unser Fard-Gebet, unser Mittagsgebet, Dhuhr-Gebet, besteht aus 4 Rak'at. 4. Nicht mehr und nicht weniger. Wer 3 macht, haram. Wer 5 macht, haram. Er muss 4 machen. Das war's. Es gibt keinen mehr oder weniger. Ja? So. Und manche Geschwister, sie sind Alhamdulillah eifrig, dass sie unbedingt die Sunna vorher beten und die Sunna nachher beten. Aber stell dir vor, du betest die Sunna vorher 4 Rak'at. Und du betest eine Sunna nach Dhuhr auch 4 Rak'at. Jetzt hast du schon die dreifache Menge. Dass du nicht 4 Rak'at, du hast 12 Rak'at. Wer das kann und wer den Iman hat und die Kraft hat, das regelmäßig zu machen, das ist nicht einfach. Alhamdulillah soll das machen, möge Allah ihn dafür belohnen und dabei festigen. Aber, liebe Geschwister, man darf sich nicht selbst mehr zumuten, als man kann. Allah subhanahu wa ta'ala maakt lieber, dat men vorher twee betet. En nachher twee betet, en dat regelmäßig jeden Tag, als dat men einmal vier betet vorher, en nachher vier, en dan een Tag Pause macht. En dat in zweier Rhythmus zum Beispiel macht. Ja? Also lieber wenig en regelmäßig, als viel und dann versus. Ihr kennt das beim Nachtgebet. Das Nachtgebet im Ramadan, Alhamdulillah, das ist, jeder ist stark und schafft es, also seine 11 Rak'at dazu verrichten. Aber wenn Ramadan aufhört, dann nicht mehr. Ja, dann hört es auf. Warum hört es auf? Ja, weil es einfach ist, bestimmte Tage das zu machen. Aber es ist schwierig, das über das ganze Jahr hinweg das zu machen. Es sei denn, man hat sich natürlich daran gewöhnt, dann ist es auch wiederum einfach. Die Geschwister, was ich nämlich einmal beobachtet habe, ist, dass wenn jemand unter Zeitdruck ist, bei der Arbeit oder in der Universität oder in der Schule, dann will er sein Mittagsgebet verrichten und dann beeilt er sich sehr, die Sunna zu beten und fort und wieder Sunna. Nein, Achi, das ist nicht so. Nicht so. Wenn du keine Zeit hast, lässt du die Sunna weg. Das kann ja nicht sein, dass, also ich meine, Sunna weglassen, wenn das nämlich auf Kosten des Fortgebetes ist. Erst einmal betest, wenn du wenig Zeit hast, mach dein Fortgebet. Wenn noch Zeit übrig geblieben ist, machst du dein Sunna-Gebet. Das war's, fertig. Hast du keine Zeit gehabt, dein Sunna-Gebet zu verrichten, vorher oder nachher, kannst du später nachholen. Unser Prophet sallam, hat sein Gebet, Sunna-Gebet, später nachgeholt, wenn Leute ihn abgelenkt haben, weil wenn er etwas Wichtigeres zu tun hatte. Ja? Also insofern, das darf nicht auf Kosten des Fortgebetes geschehen. Wallahu a'lam. In diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir auch, dass ein gläubiger Mensch, er darf sehr wohl Allah subhanahu wa ta'ala anbeten im Trachten nach dem Paradies. Was heißt das? Das ist eigentlich sehr verständlich. Aber es gibt Leute, die sagen, nein, du sollst nicht Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, damit du ein Paradies bekommst. Die sagen, das ist nicht die beste Art, mit Allah umzugehen, sondern du sollst Allah anbeten, weil du ihn liebst. Okay? Aber in diesem Hadith haben wir ein klares Beispiel und auch in anderen Hadithen, dass man darf sehr wohl aufstehen und sein Gebet verrichten, weil man Angst vor der Hölle hat. Und man darf sein Gebet verrichten, weil man weiß, wenn man die zwei Rak'at verrichtet, bekommt man das und das und das im Paradies von Allah. Ja? Und man darf auch einfach beten, nur damit Allah mit einem zufrieden ist. Ja? Und das ist sicherlich das Beste. Weil wenn man etwas macht, damit Allah mit einem zufrieden ist, dann kriegt man das Beste, was die anderen sowieso kriegen werden. Ja. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt den solchen Leuten dann alles Gute, Alhamdulillah. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Hiernach haben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern zum Erbe gegeben, die wir auserwählt haben. Das heißt, jeder Mensch, der den Koran gelernt hat und bekommen hat, das sind auserwählte Menschen. Genauso wie die Propheten auserwählt sind von den Gläubigen und die Rechtschaffenen auserwählt sind von den Muslimen, ebenso sind die Leute, die den Koran gelernt haben, auserwählte von den Muslimen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diese Menschen, die er auserwählt hat, dadurch, dass er ihnen den Koran zum Erbe gegeben hat. Manche von ihnen tun sich selbst Unrecht. Andere zeigen ein gemäßigtes Verhalten. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Das heißt, manche, ja, die gehen mit Allahs Erlaubnis mit allem Guten voran. Sie beeilen sich, Gutes zu tun. Und deswegen, die Menschen sind nicht gleich. Die Menschen sind nicht gleich. Auch die Leute, die den Koran gelernt haben, und sind nicht gleich. Manche handeln danach, manche handeln gerade danach, wie es sein muss. Manche beeilen sich mit Gutem und andere tun sich Unrecht, weil sie den Koran nicht richtig umsetzen. Und deswegen reicht es nicht aus, dass man einfach den Koran kennt und liest, sondern man muss dringend danach handeln, wie wir es auch im folgenden Hadith sehen werden. Deswegen gehen wir jetzt schade zum zweiten Hadith für heute, Barakallahu fikum, im 23. Hadith, im Hadith al-Nawawiyyah, in dem der Bericht wird von Abu Malik Al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Dass sich reinigen ist die Hälfte des Iman. Und subhanallah, zu sagen, füllt die Waagschale aus. Und Subhanallah und Alhamdulillah zu sagen, füllt aus, was zwischen Himmel und Erde ist. Und das Gebet ist Licht, zu spenden ist ein Beweis, Geduld zu haben ist Glanz, und der Koran ist entweder ein Argument für dich oder gegen dich. Alle Menschen gehen morgens hinaus und verkaufen sich. Die einen erretten sich und die anderen, die einen erretten ihre Seelen und die anderen vernichten sie. Das ist der Hadith von Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu wa arda'ah. In diesem Hadith, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns viele Sachen beigebracht. Und wesentliche Sachen. Erst einmal gehen wir Stück für Stück vor. Die erste Aussage ist At-Tuhuru Shatrul Iman. Ich habe das gerade übersetzt mit sich zu reinigen oder das sich reinigen ist die Hälfte des Glaubens. Das Wort auf Arabisch Shatr kann auch bedeuten Teil. Also das heißt, man kann auch sagen, dass sich zu reinigen ist ein Teil des Glaubens. Ja? Was ist mit sich reinigen gemeint? Mit sich reinigen, liebe Geschwister, das können wir so verstehen, dass damit die körperliche Reinigung gemeint ist. Und wir können auch damit meinen, dass damit die seelische Reinigung gemeint ist. Wenn wir die körperliche Reinigung darunter verstehen, wie Al-Wudu und Al-Ghusl, ja, dann ist es zweifellos, liebe Geschwister, die Hälfte oder ein Teil des Iman, weil wir haben gesagt, dass oder wir alle wissen, dass unser Aqidah gehört, dass der Iman wird niemals vollständig sein. Der Iman, der Glaube eines Menschen ist niemals komplett, bis er nicht Allah anbetet, wie er ihn anbeten muss. Ja? Und Wudu und Russen, das gehört alles zum Iman dazu. Deswegen, das sich zu reinigen, ist Teil des Iman. Kein Mensch kann ein kompletter Mu'min sein, wenn er sich nicht reinigt. Außerdem ist die Reinigung Voraussetzung für das Salah. Und das Salah ist Teil des Iman. Sogar Allah sagt im Koran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah lässt nicht zu, dass singe mit. Allah lässt nicht zu, dass euer Gebet, euer Iman verloren geht. Und Iman ist As-Salah. Ja? Und deswegen, das Salah ist der Teil des Iman schlechthin. Der Teil des Iman schlechthin. Das heißt, es ist der wichtigste Teil des Iman. At-Tuhuru Shatrul Iman kann auch bedeuten, ich habe gerade gesagt, Tuhur bedeutet, sich zu reinigen körperlich. Warum? Weil in einer anderen Überlieferung heißt es, statt dem Wort arabischen Tuhur, heißt es Wudu. Heißt es, der Wudu ist Teil des Iman. Ja? Deswegen, also, wenn man zwei Überlieferungen hat zum gleichen Hadith, und im einen heißt es Tuhur, und im anderen heißt es Wudu, das heißt, im einen heißt es, sich zu reinigen, und im anderen heißt es, Wudu zu machen, dann, manche Gelehrte sagen, das eine erklärt das andere. Die eine Überlieferung erklärt das andere. Aber muss nicht unbedingt sein, es kann auch sein, dass der eine das so überliefert hat, wie er es verstanden hat. Ja? Außerdem, Wudu bedeutet sich waschen im Arabischen. Wudu bedeutet sich zu waschen. Bedeutet nicht nur diese Ibadah, die wir kennen. Ja? Das ist die religiöse Definition davon. Aber Wudu sprachlich bedeutet sich zu waschen. Ja? Insofern ist es nicht unbedingt ein Widerspruch und muss nicht unbedingt eine Erläuterung sein. Aber es kann auch sein, dass damit die seelische Reinigung gemeint ist. Und dann ist damit gemeint die Reinigung von Ash-Shirk. Die Reinigung von Ash-Shirk und von allen anderen Sünden. Das ist zweifellos die Hälfte des Iman. Denn die Hälfte ist, dass man Haram unterlässt. Und die andere Hälfte ist, dass man macht, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Das heißt, zu sagen Alhamdulillah, zu sagen alles Lob gebührt Allah, füllt die Waagschale aus. Füllt die Waagschale aus. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass am jüngsten Tag, wir wissen, dass jedem Menschen wird eine Waagschale aufgestellt. Und in dieser Waagschale werden seine Taten reingelegt. Wie? Allah weiß allein. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber Allah kann das. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala wird deine Taten, die du gemacht hast, dein Gebet, dein Fasten, dein was nicht was, wird er in die Waagschale, in die rechte Hälfte der Waagschale reinlegen. Und die Sünde in die linke Waagschale reinlegen. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Alhamdulillah zu sagen, füllt die Waagschale aus. Wisst ihr, was heißt, füllt die Waagschale aus? Das heißt, er will damit sagen, Allahs zu gedenken, hat solch ein Gewicht in der Waagschale, dass man sich nicht vorstellen kann. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, soll ich euch nicht mitteilen, was besser für euch ist, als, man hat da verschiedene Sachen aufgezählt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, verschiedene gute Taten, unter anderem das Spenden von Gold und Silber. Soll ich euch nicht mitteilen, was besser ist als dies? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Was heißt Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken? Das heißt, an ihn zu denken. Wie denkst du an ihn? Indem du den Koran liest, indem du Tasbih machst. Das heißt, du sagst Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad und verschiedene Adhkar, die du sprechen kannst. Aber besonders Alhamdulillah und Subhanallah. Alhamdulillah und Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn man täglich Subhanallah wa bihamdihi 100 Mal sagt, dann werden einem die Sünden vergeben, alle, selbst wenn sie so viel wären wie der Schaum des Meeres. Ich weiß nicht, wie wir euch schon am Strand gewesen sind, aber der Schaum des Meeres ist sehr, sehr viel. Der Schaum des Meeres, gemeint ist das ein Ausdruck, egal wie viele Sünden du begangen hast, wenn du es schaffst, jeden Tag Subhanallah wa bihamdihi zu sagen, dann Allah wird dir deine Sünden trotzdem vergeben, egal wie viele es gewesen sind. Das zeigt, liebe Geschwister, was für einen Wert Zikrullah subhanahu wa ta'ala hat. Und dass es nichts Besseres gibt, als Allahs zu gedenken. Und Allahs zu gedenken, es hat verschiedene Formen. Ja? Eine der besten Formen ist, den Koran zu lesen. Und die beste Form überhaupt, Allahs zu gedenken, ist welche? As-Salah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wa'lamu anna khayra a'malikum as-Salah. Und wisset, dass die besten eurer Taten eure Gebete sind. Das Salat ist. Und deswegen, warum das Salat? Ganz einfach, das kann man logisch nachvollziehen, weil das Salat beinhaltet alles. Das Salat beinhaltet Koran lesen. Das Salat beinhaltet Subhanallah zu sagen, im Ruku', im Sujud. Das Salat beinhaltet nicht nur etwas, eine Ibadah zu sprechen, sondern auch sich selbst zu erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Indem man das Edelste von sich selbst, sein Gesicht auf den Boden wirft. Ja? Und liebe Geschwister, was für einen für Belohnungen erwarten wird, Yawm al-Qiyamah, für dafür, dass man Sujud gemacht hat für Allah subhanahu wa ta'ala, das haben wir erst heute in der Khutbah gehört. Wir haben gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyamah, wenn er unter den Menschen gerichtet hat, wenn er nicht nur unter den Menschen, sondern alle Schöpfe, unter allen Geschöpfen hat er gerichtet, was wird er dann machen? Da wird Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Engeln sagen, dass sie bestimmte Leute aus der Hölle rausnehmen sollen. Und die Engel, woher sollen sie wissen, welchen Menschen sie rausnehmen sollen? Selbst wenn sie einen Namen hätten, wie sollen sie den Menschen erkennen? Sie ein Bild hätten von der Person, dass sie auch die Person so aus der Hölle rausnehmen. Wie sollen sie erkennen? Menschen, die da verbrannt werden, tausende von Jahren, wie soll man jemanden noch erkennen? Du erkennst den Menschen nicht, die Leiche nicht einmal, vielleicht wenn sie eine Stunde verbrannt ist oder noch weniger als das. Weniger als eine Stunde, viel weniger als eine Stunde. Die Engel, wie sollen sie erkennen? Naja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen ganz einfach, dass sie sie erkennen werden an den Stellen, auf die sie Sujud gemacht haben. Das heißt, diejenigen Stellen, die dich in den Boden berühren, während du in die Niederwerfung gehst. Deine Stirn, deine Nase, deine Knie, deine Handinnenflächen und deine Fußzehen. Diese Stellen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Hölle verboten, dass sie diese Stellen berühren. Dass sie diese Stellen verbrennen, dass sie sich selbst fressen. Das darf die Hölle nicht, ist ihr verboten worden. Und deswegen werden die Engel das erkennen. Was bedeutet das? Das bedeutet, diejenigen werden gerettet, die gebetet haben. Die anderen werden nicht gerettet. Das bedeutet es. Weil manche Leute sagen, ja, das heißt doch im Hadith auch, die Letzten, die rauskommen werden aus der Hölle, die gesagt haben, La ilaha illallah. Ja, das stimmt. Und woran werden sie erkannt? An den Spuren des Sujud. Das heißt, sie haben gebetet. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man Hoffnung haben will, muss man etwas dafür getan haben. Und die beste Art, um Hoffnung zu bekommen, ist eben das Gebet zu verrichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn man Subhanallah wa bihamdihi sagt, Jedes Mal, stell dir mal vor, du sitzt und sagst Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Ich habe auch gar nicht übersetzt, was bedeutet, ne? Subhanallah, Alhamdulillah, bedeutet, wird meistens übersetzt mit gepriesen sei Allah und sein ist das Lob. Gepriesen sei Allah und sein ist das Lob. Aber wenn wir das genauer untersuchen, dann bedeutet Subhan immer, dass man Allah subhanahu wa ta'ala von jeglichem Mangel freisprechen möchte. Das ist so, als würde man sagen, oh Allah, frei bist du von jeder Art von zum Beispiel Partner. Frei bist du von jeder Art von Fehler. Frei bist du von jeder Art von Mangel. Frei bist du von jeder Art Eigenschaft, die dir nicht gebührt. Ja? Das wird Subhan. Und das, deswegen vielleicht ist eine bessere Übersetzung zu sagen, frei seist du Allah von allen Mängeln, jeder Art von Mängeln. Mangel. Und wo bihamdihi, und ich preise dich mit deinem Lob oder dein ist das Lob. Subhanallah wa bihamdihi, wenn du das einmal sagst, jedes Mal, wenn du das sagst, im Paradies wird für dich eine Palme gesät. Jedes Mal. Und die Palme, die gesät wird, liebe Geschwister, könnt ihr euch denken, was ihr wollt darüber, und alle Vorstellungen, die ihr davon habt, wird wahrscheinlich richtig sein. Das heißt, stellt euch vor, wie groß sie sein wird, stellt euch vor, wie viel Schatten sie werfen wird, stellt euch vor, wie viel Früchte sie tragen wird, stellt euch vor, wie gut die Frucht schmecken wird. Liebe Geschwister, das Einzige, was im Paradies gleich sein wird mit den Palmen, wenn ihr die Palme im Paradies vergleichst, mit der Palme im Diesseits, ist der Name des gleich. Und wenn du sie siehst, du denkst, das ist eine Palme. Also, weil irgendwie der Name muss ja einen Grund haben. Okay? Aber sie wird nicht genauso schön aussehen, sie wird viel schöner sein. Und der Geschmack wird unendlich mal besser sein. Ja. Und jedes Mal, wenn du sagst, Subhanallah, bihamdi, Subhanallah, bihamdi, Subhanallah, bihamdi, Allah subhanahu wa ta'ala pflanzt dir eine Palme im Paradies. Und liebe Geschwister, wenn jemand das jeden Tag 100 Mal sagt, was meint ihr, was für einen Garten die Person erwarten wird? Ja? Diesen Garten, den wird er wahrscheinlich selbst niemals ausforschen können. Dieser Garten im Paradies, den er bekommt, das ist nur, wenn er Subhanallah sagt. Ich weiß nicht, was er kriegt, wenn er betet und fastet und weiß nicht was. Ja? Aber diese Schlösser, die ihn erwarten, und diese Diener, die er bekommen wird, und diese Früchte und Belohnungen, die er bekommen wird, das ist alles Dinge, die wir kennen. Was ist denn mit den Dingen, die Allah einem versprochen hat, die wir nicht kennen? Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ich habe meinen Dienern im Paradies Dinge vorbereitet, die noch kein Auge gesehen hat, von denen noch kein Ohr gehört hat und die noch nie ein Mensch gedacht hat. Insofern, seid frohen Mutes, wenn ihr gläubige Muslime seid, euch wird nach dem Tod etwas erwarten, was viel schöner ist als alles, was diesem Leben gegeben hat. Deswegen, warum ist man so verbunden mit diesem Leben? Warum? Das heißt nicht, dass man aufs Dach gehen soll, sich runterschmeißen soll. Das ist nicht die Sache. Sondern gemeint ist, dass man, wenn man ein Problem hat, eine Sorge hat, irgendwas, das ist alles Kleinigkeit. Ein paar Jahre und die Sache ist erledigt. Oder mach's anders. Guck in deine Vergangenheit, in dein Leben zurück, wenn du jetzt schon, mashallah, 20, 30 Jahre alt bist. Du hast in deinem Leben nie Probleme. Du hast irgendein Problem schon mal gehabt. Dieses Problem hat sich gelöst, ein anderes hat sich gelöst, ein anderes hat sich gelöst. Und jedes Problem von dir wird sich lösen bis zum Tod. Nur das Problem, was sich vielleicht nicht lösen wird, ist das Problem, was nach dem Tod passiert. Also sollte man sich auf diese Probleme am meisten vorbereiten und sich nicht zu sehr konzentrieren auf Sachen, die sowieso irgendwann mal weg sein werden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wa subhanallah zu sagen und alhamdulillah zu sagen, das füllt, beide füllen die Waagschale, oder heißt es im Hadith, als ein, also Unsicherheit des Überlieferers, oder das heißt, sie beide füllen, was zwischen Himmel und Erde ist. Allah weiß, wie viel das ist. Und das ist, wie gesagt, einfach nur ein Ansporn, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala öfter gedenken. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was-salatu nur. Das Gebet ist ein Licht. Das Gebet ist ein Licht im Gesicht der gläubigen Menschen. Liebe Geschwister, du kannst in den Gesichtern der gläubigen Menschen sehen, ob diese Person, hat sie was mit Islam am Hut oder hat sie nichts am Islam. Du siehst am Gesicht des Menschen, ob er eine aufrichtig gläubige Mensch, Person ist, oder ob sie eine Person ist, die die Moschee niemals kennt. Die einen Gesichter sind düster und finster, und die anderen Gesichter sind strahlend und leuchten hell. Und am jüngsten Tag, liebe Geschwister, die Gesichter werden noch heller strahlen und noch schöner aussehen. Und der gläubige Mensch, je nachdem wie gut er gehandelt hat, je nachdem wie gute Taten er gemacht hat, je nachdem wie viel Licht wird er haben, dementsprechend viel Licht wird er haben. Und das Licht wird ihm helfen. Was wird ihm helfen? Denn wenn es Dunkelheiten gibt, wird er dann den Weg sehen können. Und er wird dann auch den Weg über die Hölle finden können. Und er wird auch, liebe Geschwister, erkannt werden durch sein Wudu. Durch sein Wudu, den er gemacht hat an seinen Körperstellen, die werden hell weiß leuchten. Ja? Und all diese guten Taten werden sich widerspiegeln und das wird man erkennen. Und die anderen Menschen wird man eben daran nicht erkennen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als den Sahaba erzählt hat von Yawm al-Qiyamah und wie es sein wird und von dem Becken, von dem sie trinken werden und so, und dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird nur den Leuten von seiner Umma natürlich davon trinken. Jeder Prophet hat ein Becken, Yawm al-Qiyamah. Jeder Prophet hat ein Becken. Und nur die Anhänger von den Propheten dürfen von dem trinken. Dann haben die Sahaba den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, woher willst du eigentlich wissen, wer zu deiner Umma gehört? Du kennst vielleicht die Leute aus Mekka, aus Medina, zu deiner Zeit. Aber was mit den paar Milliarden Menschen, die nach dir gekommen sind? Wie wirst du die erkennen? Dann sagt er, ich werde sie erkennen an den Spuren des Wudu. Also auch wieder ein Hinweis darauf, dass ohne dem Gebet läuft nichts. Und ebenfalls ist das Gebet ein Licht in dem Herz des gläubigen Menschen. Jeder Mensch, Alhamdulillah, der seine Gebete einhält und verrichtet, hat ein gesundes Herz und ein sauberes Herz. Und hat auch keine Sorgen, weil er weiß, auch dass die Sorgen, die ihm bereitet werden, das sind Sorgen, die bald wieder vorbei sind. Und er weiß, dass sein Herz erfüllt ist mit Iman und das ist, was er braucht. Und das ist seine Versicherung für das Jenseits und dadurch ist er also auf beste Art versichert. Die Leute heutzutage machen Versicherungen für ihr Auto und ihre Gesundheit und so weiter und so fort, aber das Salah ist die Versicherung für die Seele und sie ist Alhamdulillah kostenlos und das ist eine Form der erlaubten Versicherung, Alhamdulillah. Des Weiteren sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, As-Sadaqatu Burhan. Das heißt, das zu spenden ist ein Beweis. Zu spenden ist ein Beweis. Ein Beweis für was? Ein Beweis für den Iman. Ja, das Gebet ist kein Beweis für den Iman. Doch schon, aber liebe Geschwister, es gibt einen feinen Unterschied zwischen dem Gebet und dem Fasten, dem Gebet und dem Spenden. Das Gebet, das machen die Gläubigen, auch die Heuchler machen es. Die Gläubigen und die Heuchler, beide verrichten ihre Gebete in der Gemeinschaft der Muslime. Es gibt Muslime, leider, ihr wisst das in euren Umkreisen, Leute, die eigentlich die beten normalerweise nicht. Aber wenn sie zusammen sind mit anderen Leuten, wenn es dann heißt, Jalla, beten wir, dann beten sie mit. Das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei. Wenn das kein Heuchelei ist, dann wissen wir nicht, was Heuchelei ist. Ja? Das ist vorhanden. Bei vielen Leuten leider vorhanden. Aber das Spenden ist eine Eigenschaft, das macht normalerweise der Heuchler nicht. Weil Spenden, du kannst 100.000 Ausreden haben. Du hast kein Geld dabei, du bist arm, du brauchst das Geld. Du willst nicht, Kalas, keiner zwingt dich. Es gibt heutzutage niemanden, der dich kontrolliert und deinen Zakat bezahlt hast. Ja, also der Prophet hat es von den Leuten eingekassiert. Ja, aber heutzutage gibt es nicht. Das heißt, wer will dich kontrollieren? Ja, selbst wenn du Zakat zahlst, Zakat heißt nicht, dass kann sein, du hast sogar gegen den Widerwillen bezahlt. Aber die freiwillige Spende ist eine freiwillige Spende. Wer spendet freiwillig und glaubt nicht an Yawm al-Qiyamah? Wie soll das funktionieren? Ja, also der gläubige Mensch, er spendet, weil er auf Allah vertraut. Was heißt er vertraut auf Allah? Er vertraut darauf, dass dieses Geld, was er hergibt, wird er später, nach 50.000 Jahren und noch mehr dazu, lebe deine Lebenszeit, plus die Zeit bis Yawm al-Qiyamah beginnt, plus 50.000 Jahre, dann bekommst du es zurück. Und so ist dein Vertrauen, wenn du spendest. Alhamdulillah. Deswegen Spenden ist ein Beweis. Spenden ist ein Beweis, dass du Iman hast. Und deswegen, wenn dein Iman schwach ist, gib was für Allah her. Genauso wenn du Sünde begangen hast. Gib was für Allah her, denn das Spenden löscht den Zorn des Herrn aus, genauso wie Feuer durch Wasser gelöscht wird. Genauso wie Feuer durch Wasser gelöscht wird. Du wirst Allah ist mit dir nicht zufrieden, spende für Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit dir wieder zufrieden sein. Insofern ist das Spenden, liebe Geschwister, ein Beweis. Das Ganze, das Gebet und das Spenden wird noch poliert. Wir haben das Gebet haben wir das Licht. Und das Spenden ist der Beweis für den Iman. Und damit das Ganze noch glänzt, haben wir Geduld. Die Geduld, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sabru diya. Das heißt, die Geduld ist Glanz. Geduld, liebe Geschwister, hat der gläubige Mensch in dreierlei Hinsicht. Erstens, beim Verrichten guter Taten. Das ist anstrengend, manchmal, aber Alhamdulillah, die Geschwister, die ihre Gebete fünfmal pro Tag verrichten, zur richtigen Zeit, ist nicht schwer für sie. Die haben sich daran gewöhnt. Auch das Fajr-Gebet, man gewöhnt sich dran. Vielleicht am Anfang hat man Probleme, aber irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Isha, alle diese Gebete, gar kein Problem. Aber man muss Geduld haben. Und dann, wenn man Geduld hat, Allah hilft einem. Und dann ist es plötzlich einfach. Beim Verboten das Gleiche ist der zweite Aspekt, wo man Geduld haben muss. Etwas Verbotenes, woran man gewöhnt ist, muss man unterlassen. Am Anfang erfordert es Geduld. Nachher Allah hilft einem und es wird eine einfache Sache. Also das kann man sich ganz einfach vorstellen. Ich bin sicher, die meisten von euch, Alhamdulillah, haben nichts zu tun mit Alkohol trinken, Alhamdulillah. So, jetzt, ihr habt die Sucht nicht, ihr habt das Problem nicht. Ihr denkt euch, das ist doch, wie kann eine Person Alkohol trinken? Sie muss ja ihre Hand extra ausstrecken und das trinken. Also keiner nimmt deine Hand und macht deinen Mund auf und kippt den Alkohol in die Kehle rein. Das machst du freiwillig. Wie kann die Person sich unterlassen? Ah, das Problem, die ist daran gewöhnt. Die ist daran gewöhnt, die ist in diesem Kreislauf des Shaitan drin. Und deswegen muss sie jetzt Geduld haben, rauszukommen. Aber sobald sie einmal draußen ist, sagt sie nicht. Das gleiche gilt fürs Rauchen. Das Rauchen ist genau wie Sucht, wie der Alkohol, das Alkohol trinken. Beides sind Sucht, ja, und Krankheiten. Aber wenn man Geduld hat am Anfang, sobald man aus dem Kreislauf draußen ist, sagt sie nicht. Das ist genauso einfach wie für die anderen Geschwister, die nicht rauchen müssen. Ja. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Koran ist ein Argument für dich oder gegen dich. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich Allah erhöht durch diesen Koran manche Leute und erniedrigt dadurch andere. Weil dieser Koran ist kein Spaß. Dieser Koran ist nicht ein Buch, das gedruckt worden ist und das macht man einfach in Schrank. Und dann irgendwann mal nach ein paar Monaten, weil man Respekt hat vom Koran, nimmt man den Koran und putzt ihn. Ja? Oder weil man Respekt hat vom Koran, nimmt man und küsst ihn. Das ist Quatsch. Allah hat den Koran nicht abgesandt, um ihn zu küssen. Und hat ihn nicht abgesandt, damit du ihn in reinstellst. Dann hat er ihn abgesandt. In erster Linie, damit man nachdenkt darüber und damit man handelt. Ja? Die Sahaba, viele von ihnen, haben den Koran nicht auswendig gekannt. Aber was sie ausgezeichnet hat, ist, was sie getan haben. Ihr Iman. Und nicht das, was sie unbedingt immer gekannt haben. Der Koran, Yawm al-Qiyamah, wird entweder ein Argument für dich sein oder gegen dich sein. Und wir alle kennen ihn. Wir alle kennen ihn. Und wir alle haben nicht eine Ausgabe zu Hause, sondern mehrere. Wir haben sogar in unserer Sprache jeder von uns zu Hause. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit für uns zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass es im Koran steht. Ich habe nicht gewusst. Nein, du hast den Koran gehabt, das heißt, du musst dich damit beschäftigen. Du musst wissen als Muslim, was Allah von dir will. Weil wie willst du denn Gott ergeben sein, wenn du nicht weißt, was Gott Ergebenheit bedeutet? Gott Ergebenheit bedeutet, das zu verlassen, das zu unterlassen, das zu unterlassen. Also musst du es wissen. Sonst ist seine Gott Ergebenheit ist ein Wort. Sonst steckt nichts mehr dahinter. Deswegen, liebe Geschwister, möchte ich mich und euch dazu anspornen, viel mehr zu lesen. Viel mehr zu lesen, besonders den Koran al-Karim. Besonders. Weil der Koran al-Karim ist das Wort Allahs. Und das Wort Allahs ist das höchste Wort überhaupt. Es gibt kein schöneres Buch als der Koran. Und es gibt kein Buch, das mehr Geheimnisse beinhaltet als der Koran. Und es gibt kein Buch, das mehr Wunder beinhaltet als der Koran. Und es gibt kein Buch, das mehr Rechtleitung beinhaltet als der Koran. Und es gibt kein Buch, das dir dein Herz öffnet und dich glücklich macht, mehr als der Koran. Und das alles, liebe Geschwister, dringend lesen. Nicht nur auf Arabisch, sondern auch in der Sprache, der du sie am besten verstehst. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Weil viele nicht-arabische Muslime, sie lernen Koran zu lesen, Tajweed. Ja, die machen das. Und sie lernen auch, Alhamdulillah, und sie lesen und so. Aber das ist nicht alles. Das ist eine Ibadah, die du machen musst manchmal, aber es gibt noch mehr. Und zwar zu verstehen, was Allah von dir überhaupt will. Ja? Und das ist noch viel wichtiger, liebe Geschwister, manchmal als ihn lesen zu können. Und glaubt mir, es gibt nichts mehr, das Spaß macht, als dass man Worte Allahs auswendig kann. Es gibt nichts mehr als das. Dass du weißt, Allah hat das und das gesagt und du hast es in deinem Kopf Und dann bist du wie eine Bombe, wenn du diskutierst mit anderen Leuten. Ja? Weil du hast die Argumente alle bei dir. Fertig. Der andere, egal was er sagt, du kannst sofort die anderen Leute kategorisieren. Du kannst die anderen Leute sofort einteilen. Du kannst sagen, der hat überhaupt keine Ahnung. Der erzählt irgendwas, der hat den Koran nie gelesen, der Kerl. Ja? Weil der weiß gar nicht, was im Koran drin steht. Ja? Das kannst du wissen, wenn du das weißt. Und das gleiche gilt mit den Hadithen des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du die wichtigsten Hadithe kennst und dann diskutierst du mit Leuten, die so tun, als ob sie viel wissen und viel lesen und so, und dann merkst du, sag mal, der kennt nicht mal den Hadith. Der kennt nicht mal die 40 Nawawi Hadithe. Der macht sich als Gelehrter und schreibt in Foren und diskutiert mit Leuten und spricht über andere Menschen. Gut, schlecht, völlig egal, aber er urteilt. Jemand, der urteilt, der muss sehr viel Wissen haben. Zumindest so viel Wissen, wie die Person über die urteilt. Ja? Also, liebe Geschwister, da muss man sich ein bisschen selbst einmal in die eigene Nase greifen, gucken, was weiß man eigentlich. Ja? Und wie gesagt, wenn man Wissen hat, Wissen ist Macht. Wissen ist wichtiger und machtvoller als Geld. Das könnt ihr euch sicher sein. Das sagt jeder vernünftige Mensch. Das Wissen ist die Macht schlechthin. Ich möchte euch nicht so lange aufhalten, deswegen machen wir den Hadith hier zu Ende. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, alle Menschen gehen morgens hinaus und verkaufen sich. Das heißt, sie machen irgendwas mit sich selbst. Der eine arbeitet, der andere fastet, der andere betet. Irgendwas macht er mit sich selbst. Er gibt seine Seele für irgendeinen Zweck her. Seine kostbarste Zeit, die er hat, das Kapital des Muslims, ist seine Zeit. Es gibt nichts Wertvolleres für einen Muslim als seine Zeit, die er hat. Es gibt nichts Wertvolleres. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ist abgelaufen. Fertig. Gibt kein Zurück mehr. Gibt keine Verlängerung im Fußball oder so. Ja? Das ist dann vorbei. Und diese Zeit, liebe Geschwister, die opfert er für irgendetwas. Der Prophet sagt er, فَمُعْتِقُهَا. Manche, sie kaufen sich dann wieder frei. Sie kaufen ihre Seele frei und sie kaufen sich frei von der Hölle. Ja? Und sie opfern sich für Allah. Und andere, مُبِقُهَا, das heißt, sie machen sie kaputt. Machen ihre Seele kaputt. Jeden Tag immer etwas, was die Seele, schadet und schadet und schadet und schadet. Und dadurch gehen sie daran zugrunde. Deswegen an dieser Stelle, liebe Geschwister, möchten wir Stopp machen. Machen wir eine 5-minütige Pause. Barakallahu fikum. Und dann machen wir inshallah mit der Sira weiter, wie versprochen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir gesprochen darüber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der kam nicht plötzlich aus dem heiteren Nichts und keiner hat damit gerechnet und keiner wusste, dass was ein Prophet ist, und keiner wusste, von wo er kommen wird. Nein, so war das die Sache nicht. Sie wussten, dass ein Prophet namens Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Sie wussten, dass ein Prophet kommen wird. Sie wussten, wie er heißt. Sie wussten, von wem er abstammen wird. Das heißt, sie wussten, dass er von Ibrahim alaihi wasallam abstammt. Sie wussten, dass er aus Makka kommen wird. Sie wussten, dass er von Makka nach Medina auswandern wird. Sie wussten, wie er teilweise aussieht, wie sie erkennen konnten. Sie wussten, dass er keine Spenden akzeptieren wird, dass er nur Geschenke annehmen wird, aber keine Spenden. Sie wussten, dass er ein Siegel des Prophetentums zwischen seinen Schultern auf seinem Rücken hat, an dem sie erkennen können. Sie wussten, dass er sallallahu alaihi wasallam, in welcher Zeit er erscheinen wird. Sogar. Das heißt, er kam nicht plötzlich, sondern sie alle wussten, die Gelehrten von den Juden und den Christen, sie wussten, bald muss jemand erscheinen, der dieses Siegel des Prophetentums verkörpert. Und das ist Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Und beim letzten Mal haben wir die Texte vorgelesen aus der Bibel und auch aus anderen Büchern, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt worden ist. Und heute wollen wir uns beschäftigen erst einmal damit, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt worden ist von den Gelehrten damals selbst, den Menschen damals selbst. Und eine der berühmten Erzählungen ist von Salman al-Farisi radiallahu anhu. Pharisi heißt Perser. Ja? Und dieser Mann, radiallahu anhu, bevor er Muslim war, hatte er zu tun mit einem christlichen Mönch. Und dieser christliche Mönch, der war am Sterben. Und als er am Sterben war, ist Salman zu ihm gegangen und hat ihn um Rat gefragt. Weil dieser christliche Mensch ist ein Gelehrter. Und er hat Wissen. Und er hat ein Buch von Allah. Auch wenn es teilweise verfälscht ist, aber ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und er hat Wissen, was andere Leute nicht gehabt haben. Deswegen hat er ihn gefragt, was soll ich tun, wenn du gestorben bist? An wen soll ich mich wenden? Dann sagte der Mensch zu ihm, guck mal, es gibt heutzutage niemanden mehr, der dem folgt, dem ich folge. Es steht nicht genau geschrieben, ob dieser Mönch war ein Muwahhid, war ein Muwahhid, das heißt, war ein Anhänger von Isa a.s., wie er wirklich sein muss, das heißt, dass er ein Muslim war, im eigentlichen Sinne, und dass er nur auf einen Propheten gewartet hat, oder war er tatsächlich ein Christ, in dem Sinne, wie wir es heutzutage verstehen. Aber er sagt, es gibt heutzutage niemanden mehr, der das folgt, dem folgt, dem ich auch folge. Also das impliziert irgendwie, dass er schon glaubt an einen Propheten, der kommen wird, und dass er eben nicht nur an die verfälschte Botschaft glaubt, wie die Christen es heutzutage tun. Dann sagt er, aber jetzt ist eine Zeit eingetroffen, es ist jetzt eine Epoche, in der ein Prophet wiederkommen wird. Deswegen habe ich gesagt, die wussten, dass ein Prophet kommen wird. Und dann sagte er, dieser Prophet wird auswandern. Und er wird auswandern nach Medina. Er hat zwar nicht das Wort Medina verwendet, aber er hat gesagt, er wird in eine Lava-Gegend auswandern. Und jeder von uns weiß, dass Medina ist eine Vulkangegend. Ja? Das heißt also, selbst heutzutage, wenn du im Flugzeug ankommst, in Medina ankommst, das ist unglaublich, da siehst du eine Gegend, die ist schwarz, schwärzer als die Nacht. Kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist nur ein Teil dessen, was eigentlich da ist, an Lavagestein. Weil das andere ist schon bebaut. Die Stadt ist riesig gewachsen. Ja? Das ist nur ein Grenze, also die Stadt ist schon längst über ihre Zonen herausgewachsen, wie es zur Zeit des Propheten Muhammad s.a.w. gewesen ist. Und wie die anderen Städte auch, Mekka und Jidda und weiß ich. Auf jeden Fall sagte er, wird nach Medina auswandern. Er wird nach Medina zu einer fruchtbaren Gegend. Und Medina ist eine fruchtbare Gegend, zweifellos. Und dann sagt er, und er wird Anzeichen haben, das heißt Anzeichen haben, an denen du ihn erkennen wirst. Die werden dir niemals verborgen bleiben. Zwischen seinen Schultern befindet sich das Siegel des Prophetentums. Er nimmt Geschenke an, aber er nimmt keine Spenden an. Und dann sagt er, wenn du die Möglichkeit bekommst, zu ihm hinzugehen, dann mach es. Wenn du die Möglichkeit bekommst, nach Medina zu gehen und ihm zu folgen, dann mach es. Und er hat es dann gemacht, radiallahu anhu, ist nach Medina gegangen, hat ihn sozusagen geprüft, er wollte diese Zeichen sehen. Er wollte das Siegel des Prophetentums sehen und so weiter. Und der Prophet hat diese Prüfung bestanden. Und er hat, radiallahu anhu, den Islam angenommen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ebenso, ein weiterer Beweis dafür, dass die Leute genau wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt und kommen wird. Und das mag ich betonen, liebe Geschwister, damit wir uns bewusst sind, es ist nicht so, wie viele Juden und Christen das heutzutage eben denken. Viele Juden und Christen heutzutage, wenn du ihnen sagst, es gab einen Propheten, der heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der war ein Gesandter Allahs und du musst an ihn glauben und so weiter und so fort, dann sagen sie, aber woher soll ich denn wissen, dass er wirklich ein Prophet war? Ich weiß gar nichts über ihn und so. Müssen wir wissen, dass eben die Christen früher haben viel mehr Wissen gehabt als die Christen heutzutage. Sie haben viel gefälscht, viel verfälscht. Ja, könnte ich noch erleben, was wir letztes Mal vorgelesen haben aus dem Buch Al-Jawab al-Sahih, liman baddala din al-Masih, wo der Autor sagt, rahimahullah, dass er zwei Ausgaben von den Psalmen von Dawud a.s. gesehen hat. In dem einen steht der Name von Muhammad noch drin und im anderen stand er nicht mehr drin. Ja? Also das heißt, das war also noch im 8. Jahrhundert Hijri, ja? also vor ungefähr 600 Jahren. Ja? Gut 600 Jahre. Möge Allah mit ihnen und unseren Gelehrten zufrieden sein, die uns diese wertvollen Informationen übermittelt haben. Die Juden, liebe Geschwister, sie waren in Medina Warum? Weil sie auf den Propheten gewartet haben. Das war der Grund. Sie wurden vertrieben von den Christen aus Jerusalem. Und wo sind sie hingegangen? Er hat gesagt, gehen wir nach Medina, nach Yathrib damals, weil da wird er hinkommen. Und was werden wir dann machen? Ja, wenn er kommt, dann werden wir uns mit ihm zusammentun und dann werden wir die Welt erobern. Ja, das ist die Vorstellung der Kinder Israels gewesen damals und auch heute noch, nur eben, dass sie unseren Propheten verpasst haben. Sie sagen, zwischen den Juden und den Mushrikin gab es Kämpfe manchmal. Zwischen Juden in Medina und den Mushrikin in Makkah, ja, gab es manchmal Kämpfe. Manchmal haben die gewonnen, manchmal haben die gewonnen. So. Und dazu hört euch folgende Erzählung an. Manche der Ansar haben folgendes gesagt. Manche Sahaba von Ansar haben folgendes gesagt. Was uns dazu gebracht hat, Muslime zu werden, natürlich, das war die Barmherzigkeit Allahs. Aber nicht nur, sie sagen nicht nur die Barmherzigkeit Allahs, sondern hiernach auch, dass wir einige Juden folgendes haben sagen hören. Und die Ansar, das sind ja die Mushrikin gewesen von Medina. Und sie haben ein Haus an Haus gewohnt mit den Juden zusammen, Medina. Ja. Und sie sagen folgendes: Wir waren Mushrik. Wir waren Mushrik, Götzendiener. Und die Juden waren ein Volk der Schrift. Ahlul Kitab. Und sie hatten Wissen, das wir nicht gehabt haben. Und wir haben sie immer folgendes sagen hören. Die Ansar haben gesagt, zwischen uns und ihnen gab es immer wieder Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, Kriege. Und wenn wir dann von ihnen etwas, wenn wir dann ihnen Schaden zugefügt haben, das heißt, wenn wir mal gewonnen haben, dann haben sie immer gesagt, wehe euch, bald wird der Prophet kommen und dann werden wir euch bekämpfen. Ja, das sagen die Ansar radiallahu anhu. Sie sagen, das war ein Grund dafür, für uns den Islam anzunehmen. Weil sie haben uns sozusagen schon darauf vorbereitet, dass dieser Mensch Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen wird. Ja? Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verewigt. Allah sagt im Koran in der Ayah Surah Al-Baqarah, وَلَمَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ وَلَمَّ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Und als zu ihnen ein Buch von Allah kam und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen. Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über die Ungläubigen angerufen. Was heißt das? Sie haben Dua gemacht. Sie haben Dua gemacht, oh Allah, wir bitten dich, schicke uns endlich diesen Propheten, damit wir gegen diese Götzendiener, diese Mushrikin, kämpfen. Ja? Und Allah sagt, das hat er im Koran, genauso hat es Allah im Koran erwähnt. Und dann sagt Allah, als dann zu ihnen das kam, was sie gewusst haben, was sie gekannt haben, haben sie es geleugnet. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Als dann zu ihnen kam, das was sie gekannt haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie wussten, dass es war, haben sie ihm nicht geglaubt. كَفَرُوا بِهِ. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Und so sei Allahs Fluch auf den Ungläubigen. Und hier fragt man sich, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt, und Allahs Fluch sei auf die Juden? Warum hat er das nicht gesagt? Weil es geht nicht um die Juden. Es geht nicht um die Juden. Es geht nicht um die Juden. Es geht um jeden Menschen, der so handelt, wie sie gehandelt haben. Es ist doch völlig egal, wie sie heißen. Völlig egal, ob sie Juden heißen, Christen heißen, Muslim heißen, völlig egal. Deswegen gibt es eine schöne Überlieferung, aber ich weiß nicht, ob sie authentisch ist, aber sie ist, mir geht es um die Bedeutung. Die Bedeutung ist auf jeden Fall korrekt. Ein Sahabi, im richtigen Sinne, was für Leifa radiallahu anhu, saß mit anderen Leuten zusammen. Und dann haben sie über einen Vers aus dem Koran geredet. Und zwar ein Vers im Koran, der heißt in Surah Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ. Und wenn ich richtig nach dem, was Allah abgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Ja? Und dann sagt zum Hudhaifa, wenn es Hudhaifa war, dann sagte zu ihm, ja, aber diese Eier ist in Bezug auf die Juden herabgesandt worden. Das gilt für die Juden. Dann sagt der Sahabi radiallahu anhu, na, das sind aber tolle Geschwister, die wir haben. Das sind aber tolle Geschwister, die wir haben. Wenn sie alles Schlechte bekommen, wir alles Gute. Ja? Also es geht nicht darum, ob die Eier, die ist ja zweifellos, ist sie in Bezug auf die Juden herabgesandt worden. Zweifellos. die Ungläubigen, die Juden damit gemeint, zweifellos. Weil sie wollten sich nicht dem beugen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu richten hatte. Weil sie wollten das nicht haben. Und wer sagt, nee, ich akzeptiere nicht, was Allah urteilt, das ist zweifellos, ist kein Muslim, weil er, wenn jemand also leugnet, was Allah geurteilt hat und nicht akzeptiert und sagt, das will ich nicht haben, das akzeptiere ich nicht, ich leugne das, zweifellos ist das ein ungläubiger Mensch. Und deswegen, das sind dann die Juden gemeint. Nur der Punkt ist nicht, man darf nicht darunter verstehen, das gilt für Juden, wir haben damit nichts zu tun. Nein, es geht um was ist der Punkt? Der Punkt ist, sie haben das geleugnet. Also jeder Mensch, der genauso leugnet wie sie, ist im gleichen Boot. Und deswegen geht er in die gleiche Hölle. Sie sagten also, sobald sie haben dann zu den Ansar immer zu den Mushrikin damals gesagt, die später Ansar geworden sind, jetzt ist die Zeit eines Propheten gekommen. Es ist bald wieder Zeit, bald kommt wieder ein Prophet und wir werden mit ihm zusammen euch töten wie Ad und Iram. Wir werden mit ihm euch töten wie Ad und Iram. Das heißt, wir werden euch vollkommen vernichten. Ad und Iram, das sind einfach Volksgruppen, Stämme. Ja? Also Nuh a.s., der zweite Vater der Menschheit, der hat Kinder gehabt, ja? Und irgendwann kommt da eine Person, der ist Iram. Und der hat viele Kinder gehabt. Ja? Und einer von diesen Nachkommenschaft ebenfalls, in Tafsir Büchern heißt, unter anderem bei Ibn Kathir, einer ist davon, heißt eben Ad. Okay? Und diese Leute hatten viele Kinder gehabt. Und dadurch stand ein ganzer Stamm. Und dieser Stamm von Ad ist bekannterweise in Arabien. Ohne das jetzt näher zu definieren. Ja. Auf jeden Fall, sie haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat zu ihnen einen Propheten geschickt. Wer war das? Hud, ne? Hud alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hat Hud zu Ad geschickt. Und sie haben nicht genau. Sie haben die Botschaft verweigert. Was kam die Strafe? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vernichtet. Allah hat sie vernichtet und hat ihre Bewohner, hat ihre Häuser anderen Leuten zum Erbe gegeben. Und wie hat sie vernichtet? Allah subhanahu wa ta'ala hat über sie einen eiskalten, wehenden, pfeifenden Wind herabgesandt, geschickt und sie. Und das war 7 Nächte und 8 Tage lang hat dieser Wind bei ihnen geweht und gepfiffen, aber das war nicht irgendein Wind, sondern der war so mächtig und so stark, dass sie durch die Gegend geschleudert wurden, dass sie am Ende flach am Boden lagen, kopflos vom Körper getrennt. Also so stark hat der Wind sie vernichtet und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran verewigt in Surat Al-Haqqa. In Surah Nummer 69 hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sache verewigt und hat es folgendermaßen beschrieben, dass sie dann wie Stämme hohler Palmen auf dem Boden lag. Wie Stämme hohler Palmen auf dem Boden lag. Was heißt Stämme hohler Palmen? Das heißt wie Stämme abgeschnitten. Das ist nur der Körper ohne den Kopf. Und hohl, was denkt ihr, was übrig bleibt bei sowas? Das ist innen schon alles raus. Der Kopf da, Alhamdulillah. Das heißt, so erniedrigt wurden sie dadurch, dass sie ihren Gesandten Hud alayhi salatu wassalam geleugnet haben. Ja? Und deswegen, die Juden sagten eben, wir werden euch so vernichten wie Ad und Iram. Also wie ein Sprichwort sozusagen. Wir werden euch vernichten bis auf das Letzte. Naja, auf jeden Fall war das nicht so. Als er dann kam, sallallahu alayhi wa sallam, da waren sie dann plötzlich anderer Meinung. Ja? Auch, liebe Geschwister, liebe Geschwister, die waren ein Volk, das sehr, sehr mächtig war. Ja, also wer von euch Surat al-Fajr kennt, der soll unbedingt mal den Tafsir dazu lesen. Und ihr werdet sehen, dass das Volk von Ad ein sehr mächtiges Volk gewesen ist. Und manche Tafsir-Gelehrte, wie As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, die waren der Ansicht, dass das ein Volk war, die waren Giganten. Die waren Giganten. Das waren Riesenmenschen. Ja? Und andere sagen, nein, die waren einfach kräftig. Die waren kräftig, kann man sich nicht vorstellen. Es gibt Überlieferungen darüber, die einen also wirklich in Verwunderung setzen, was für ein mächtiges Volk das gewesen sein muss, als Zeichen für jeden Menschen, für jede Gesellschaft, dass egal wie stark ihr werdet, egal wie mächtig ihr seid, es gab schon ein Volk, das viel mächtiger gewesen ist als ihr, und Allah subhanahu wa ta'ala hat es innerhalb von gut acht Tagen dem Erdboden gerecht gemacht. Ja? Also deswegen, der Mensch darf nicht überheblich sein, es gibt jemanden, der immer stärker ist als er. Jetzt eine Frage. Normalerweise die Fragen sind ja immer am Ende. Okay? Und, aber die Frage, die kommt jetzt zwischendurch, weil die Frage ist von mir an euch. Die Frage ist von mir an euch. Und zwar die Frage lautet, wenn ich euch eine Zahl sage, was assoziiert ihr damit? Okay? Ich sage euch jetzt eine Zahl. Die Zahl lautet 911. Was assoziiert ihr mit der Zahl 911? Okay, Porsche. Was noch? Was assoziiert ihr mit? Ich warte auf die richtige Antwort. Nein. Der Bruder sagt hier 11. September. Was noch? Ich warte auf die richtige Antwort. Die Antwort Porsche. Die Antwort 11. September. Das sind alles Sachen, interessiert auf Deutsch, sagt man, verteilt den Ausdruck, aber interessiert, sage ich, sagt nicht. Interessiert eigentlich niemand. Also diese Ereignisse, die sind sekundär. Ja, aber. Sura 9, Nein. Nein. Leute, 911, das ist ein Jahr. Das Jahr 911 ist ein Jahr, in dem etwas ganz Wichtiges geschehen ist. Etwas Trauriges für die islamische Welt. Im Jahr 911 nach Hijra. Ja, da ist etwas, da ist jemand gestorben. Da ist ein ganz berühmter Mensch gestorben. Das ist, was wir assoziieren müssen mit dieser Zahl. Wer ist gestorben im Jahr 911? Rahimahullah. Das ist eine wirklich traurige Sache für die Ummah. Dass solche Menschen sterben, aber jeder Mensch muss sterben. Nein. Der ist früh. Über 100 Jahre vor. Hassan al-Basri? Wie bitte? Hassan al-Basri? Nein. Viel, viel früher. Mohammed al-Basri, Ibn al-Basri? Nein. Später, viel später. Ahmed al-Hafri? Ah, viel. Nein. Gut, dass die Kamera nicht auf euch ist, Leute. Der Mann ist ein Hadith-Gelehrter auch, nicht nur. Wenn du sagst Hadith-Gelehrter, okay. Wenn du sagst Tafsir-Gelehrter, okay. Wenn du sagst Qiraat-Gelehrter, okay. Wenn du sagst Sprach-Gelehrter, okay. Wenn du sagst Fiqh-Gelehrter, okay. Nein. Nein. Jalaluddin al-Suyuti. Jalaluddin al-Suyuti, rahimahullah ta'ala. Das ist einer der größten Imame, die wir in unserer Geschichte haben. Imam Jalaluddin al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, das ist ein Autor, liebe Geschwister, von über 60 verschiedenen Büchern. Über 60 Bücher. Ich habe euch gesagt, die Themen, die ich gesagt habe, Usul al-Fiqh, Sprache, Tafsir, Hadith, Hadith-Erläuterung, Mustalah, alles, was du dir vorstellen kannst, Imam Suyuti ist dabei. Qiraat, ich weiß nicht, was da verloren hat, aber der ist überall dabei, rahimahullah ta'ala. Einer der größten Imame, die wir überhaupt das kennen, unsere Geschichte. Der Autor vom Buch Tariq Misr, das heißt auf Deutsch übersetzt, die Geschichte Ägyptens, Ibn Iyas, der sagt, der Mann hat 600 verschiedene Sachen geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? 600 Sachen. Wann will er das geschrieben haben? Wir haben nicht mal Zeit, das zu lesen. 60 Bücher davon kannst du, mehr als 60 kannst du downloaden davon. Eines der wichtigsten ist sein Tafsir-Buch. Tafsir al-Jalalain. Das hat er allerdings nicht alleine gemacht. Das hat er mit, Jalaluddin al-Mahalli hat das angefangen und dann hat er das, rahimahullah ta'ala, zu Ende gemacht. Aber eines der wichtigsten, also eines der bestgelungensten Tafsir-Bücher, die wir haben. Ja? Also liebe Geschwister, also Jalaluddin al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, ist ein Imam, eine sehr entscheidende Person in der islamischen Geschichte gewesen, weil er sehr viel gemacht hat für die Ummah. Und das ist eine Person, die wir kennen müssen, auch wissen müssen, wann er gestorben ist. Ja? Das heißt, wenn jemand hört 911, sofort an Jalaluddin al-Suyuti denken, rahimahullah ta'ala. Das ist ein Imam. Das ist nicht ein Gelehrter, einfach ein Gelehrter, sondern ein Imam. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, worauf ich eben Wert legen möchte, ist, dass wir unsere eigene Geschichte kennen. Und dass wir uns nicht verleiten lassen durch tatsächlich Dinge, die überhaupt niemanden interessieren. Überhaupt niemanden interessiert. Die Leute heutzutage kümmern sich um Ereignisse und machen sie so groß, als wäre das was Besonderes gewesen. Ja? Die Menschen sterben tagtäglich viel mehr als 2000 Menschen. Viel mehr als 3000 Menschen. Durch Bomben alleine sterben manchmal Tausende von Menschen. Ja? Deswegen darf man niemals Ereignisse überwerten. Es ist, und mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie es verdient haben. Ja? Aber dass wir einen Imam nicht kennen, das ist ein Problem. Abdurrahman al-Suyuti kommt aus Asyut, aus Ägypten, der ist dort geboren und gestorben, rahimahullah ta'ala. Also muss man unbedingt kennen, den Namen wenigstens. Aber wichtig ist, dass man den Namen kennt und weiß, meinetwegen Gelehrter des 8. oder 9. Jahrhunderts so. Das reicht schon. Ja? Mehr muss man nicht wissen, man muss nicht sein ganzes Leben kennen. Ich kenne auch sein Leben nicht. Ja? Aber man muss wenigstens das Wichtigste über ihn wissen, rahimahullah ta'ala. Und er sagte in seinem Tafsir, ja, das waren Giganten. Er sagte, das ist, die haben eine Größe erreicht von 400 Ellen. Muss man sich vorstellen. Ja? Also solche Leute, die kommen sich stark vor. Die sagen, die haben dann gesagt, im Koran, die haben dann gesagt, wer ist stärker als wir? Die haben gesagt, wir sind 1,80 so. Ne? Wenn sie wirklich 400 Ellen groß waren, da kann man sagen, ja, wenn jemand das sagen darf, dann solche wie die. Ne? Die haben gesagt, wer ist stärker als wir? Und Allah hat zu ihnen gesagt, wissen Sie nicht, dass Allah, der sie erschaffen hat, mehr Kraft hat als sie? A'udhu billah, Allah hat sie innerhalb von 8 Tagen vernichtet und sie lagen da wie abgeholzte Stämme. Heraklius, der Herrscher des Oströmischen Reiches, der wusste auch sehr wohl Bescheid. Der wusste Bescheid, dass Muhammad s.a.w. kommen wird. Und er hat gesagt, und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, ich habe ganz genau gewusst, dass er kommen wird, aber ich habe nicht gedacht, dass er unter euch kommen wird. Er hat mit Abu Sufyan geredet, und der Prophet s.a.w. war aus den Kindern von Ismail a.s. und hat gesagt, ich wusste nicht, dass er ausgerechnet von euch kommen wird, aber ich wusste, dass er kommen wird. Liebe Geschwister, ich würde sagen, machen wir hier an sich den Stopp. Ja? Ich habe noch mehr vorgehabt, aber Alhamdulillah, umso spannender lassen wir es für die nächste Woche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und für euer Zuhören und für euer Kommen. Und ich bitte Allah, dass er euch festigt und euch immer wieder zubringt. Wenn ihr mal vornächsten Freitag, ihr seid zu Hause und dann kommt der Shaitan, klopft an der Tür und sagt zu euch, nee, morgen musst du nicht unbedingt kommen. Ja? Oder morgen am Freitag, mach mal was anderes. Ja? Dann stellt euch mal vor, erinnert euch zurück, wie fühlt ihr euch jetzt? Es gibt kein glücklicheres Gefühl, als dass man zusammen ist in einer Moschee und über Allah subhanahu wa ta'ala erfährt, über den Propheten Muhammad subhanahu wa ta'ala erfährt, sein Iman stärkt. Das ist das Glücksgefühl überhaupt. Andere Leute gehen in die Disco, andere Leute haben eine Freundin, andere Leute die laufen in der Stadt rum und die gehen in Kneipen oder in Restaurants und suchen da ihr Glück. Und wir sind zufrieden und glücklich und haben ein Glücksgefühl, das die anderen niemals erreichen werden. Ja? Ohne Drogen sind wir glücklich, alhamdulillah. Ja? Und deswegen dieses Gefühl nicht vergessen, das wird immer der Ansporn dann sein für euch, inshallah, dass ihr auch nächste Woche wieder kommt und so.